Dorfabend. Beim weißen Oleander begruben sie das Kind und horchten miteinander, ob nicht der falsche Wind den Nachbarn schon erzähle, dass es ein wenig schrie, eh seine ungetaufte Seele im Halstuch der Marie erwürgt zum Himmel floh. Es roch nach Oleander, nach Erde und nach Stroh. Sie horchten miteinander, ob nicht der Wind verriete, dass sie dem toten Knaben noch eine weiße Margerite ans blaue Hälschen gaben. Sie hörten aber nur das Rad des Dorfgendarmen, der pfeifend heimwärts fuhr. Dann seufzte im Vorübergehen am Zaun die alte Magdalene: Gott hab mit uns Erbarmen.